Deutschlandfunk Kultur Hörspiel. Die Panne. Ein Hörspiel von Friedrich Dürrenmatt. Dieser Wildholz. Na, der soll was erleben. Junge, Junge. Rücksichtslos gehe ich nun vor. Dem drehe ich den Hals um. Wird sich wundern, unnachsichtlich. Kein Pardon, keine Gnade, nee, nee, mit mir nicht. Meinvoll, ich sei bei der Heilsarmee. 5% wird er mir abkippen. 5%. Aber ich rieche den Braten. Naja, zum Glück, dass es mit Stürler klappte. Das ist ein Gewinnchen. Den habe ich schön reingelegt. Hallo? Was ist denn mit dem Wagen los? Steht. Dann nochmal. Nicht zu machen. Naja, wenigstens eine Garage in der Nähe. Hey! Hey, Sie da! Ja! Na, was ist denn mit dem Studebäcker los? Tja, weiß der Teufel. Wollte eben diese kleine Steigung nehmen. Ja, da rührt er sich nicht mehr von der Stelle. Lassen Sie mich mal sehen. Aha. Sehen Sie? Tja, naja, tatsächlich. Scheint eine größere Reparatur zu geben. Ja, meine ich auch. Bis wann bringen Sie den Wagen in Ordnung? Morgen um 7 können Sie ihn holen. Was, morgen erst? Ja, ist ja schon schließlich 6 Uhr abends. Weit bis zum Bahnhof? Halbe Stunde. Kann man im Dorf übernachten? Aber natürlich. Fahren Sie mal Bären nach. Na gut. Nimmt mich nur Wunder, was wohl der Motor hat. Ja, das verstehe ich schon davon. Garagisten ist man ausgeliefert wie einst den Raubrittern. Der Bären. Der Dicke da ist wohl der Wirt. Zimmer frei? Tut mir leid. Alles besetzt. Der Kleinviehzüchterverband tagt. Noch andere Gasthöfe im Dorf? Auch von Kleinviehzüchtern besetzt. Doch gehen Sie mal zu Herrn Werke. In der Weißen Villa. Die Dorfstraße geradeaus und dann links. Der nimmt Gäste. Ja, danke. Hätte doch den Zug nehmen sollen. Aber der fährt ja erst in einer Stunde. Dann müsste ich ja zweimal umsteigen. Nee, zu faul dazu. Den Wagen müsste ich ja morgen trotzdem holen. Ja, das Dorf scheint angenehm zu sein. Kirche, Dorfeiche, ein Familienhäuschen. Wohl von Rentnern und pensionierten Beamten aus der Stadt. Bauernhäuser. Solide, proper. Sogar die Misthaufen sorgfältig geschichtet. Also die Mühe, die sich die Leute geben. Kühe. Das auch noch. Eben auf dem Lande. Schöner Sommerabend. Die Sonne hoch am Himmel. Morgen der längste Tag. Vielleicht gibt es was zu erleben. Manchmal ganz nette Mädchen anzutreffen in so einem Nest. Eine Luise, eine Kathrine. Wie neulich in Großbiestring. War eine tolle Nacht. Evchen hieß sie. Ah, die Villa. Von Buchen und Tannen umgeben. Ein größerer Garten davor. Ganz schön. Gegen die Straße hin. Obstbäume, Gemüsebeete, überall Blumen. Komisch, dass die hier Gäste nehmen. Scheint eine Art Pension zu sein. Ah, Leute, die Moneten bitter nötig haben. Niemand zu sehen. Kieswege. Hallo? Hallo. Was wünschen Sie? Herr Werge? Bin ich. Mein Name ist Taps. Alfredo Taps. Erfreut. Es wurde mir gesagt, man könne bei Ihnen übernachten. Habe eine Panne. Kann man. Wie viel verlangen Sie denn? Nichts. Nichts? Na, hören Sie mal, Sie scheinen wohl der Weihnachtsmann höchstpersönlich zu sein. Treten Sie näher, bitte. Danke. Kommen Sie in die Veranda. Da ist ja einer. Höchste Zeit. So ein Dusel. Scheint ein Fabrikant zu sein. Unsinn, ein Geschäftsreisender. Fein. Bitte, treten Sie doch näher. Danke schön. Danke. Oh, ich störe wohl. Sie stören gar nicht. Ich bin allein. Mein Sohn befindet sich in den Vereinigten Staaten. Da bin ich froh, hin und wieder einen Gast zu beherbergen. Aber Sie haben ja schon Gäste. Freunde, pensioniert wie ich selber. Hergezogen ins Dorf des milden Klimas wegen. Halten einen kleinen Herrenabend ab mit Abendessen. Ich lade Sie ein, mitzumachen. Mitmachen? So eine Gastfreundschaft gibt's doch überhaupt nicht mehr. Ist ja wie ein Märchen. Darf ich vorstellen? Ein pensionierter Staatsanwalt. Mein Name ist Song. Sehr freut. Ein pensionierter Rechtsanwalt. Statten Kummer. Habe das Vergnügen. Herr Pilli. Angenehm. Fein. Das ist Herr Traps. Simon. Ja? Er übernachtet hier. In welchem Zimmer denn, Herr Werge? Aber Simon, das müssen wir doch erst herausbringen. Verstehe. Unsere Gäste, Herr Traps, kommen nämlich je nach ihren Eigenschaften in das hierzu bestimmte Zimmer. Originelle Idee. Wünschen Sie etwas Wermut? Gerne. Mit einem Schüsschen? Ich weiß gar nicht, womit ich dies alles verdient habe. Sie erweisen uns nämlich durch Ihren Besuch einen Dienst. Einen Dienst? Sie könnten mitspielen. Gerne. Was ist denn das für ein Spiel? Ein etwas sonderbares Spiel. Ah, ich verstehe. Die Herren spielen um Geld. Da bin ich natürlich mit Vergnügen dabei. Nein, das ist nicht unser Spiel. Nicht? Es besteht darin, dass wir des Abends unsere alten Berufe spielen. Ihre alten Berufe? Wir spielen Gericht. Direkt unheimlich. Im Allgemeinen nehmen wir die berühmten historischen Prozesse durch. Den Prozess Sokrates, den Prozess Jesus, den Prozess Jeanne d'Arc, den Prozess Dreyfus, auch den Brand des Reichstagsgebäudes oder laden verschiedene geschichtliche Persönlichkeiten vor. So haben wir gestern Friedrich den Großen für unzurechnungsfähig erklärt und ihn gewahrsam genommen. Ja, das ist ja wirklich ein sehr eigenartiges Spiel. Fein. Nicht? Am schönsten ist es natürlich, wenn wir am lebenden Material spielen. Kann ich mir denken. Deshalb haben dann Gäste hin und wieder die Freundlichkeit, sich uns zur Verfügung zu stellen. Das versteht sich doch von selbst. Sie brauchen aber nicht mitzuspielen, mein lieber Herr Traps. Aber natürlich spiele ich mit. Einen Whisky oder einen Wodka? Whisky. Eine Zigarette? Dankeschön. Feuer? Danke, habe selber. Dunhill. Ein Geschenk von meiner Frau. Was nun Ihre Rolle betrifft, sehr geehrter Herr Traps, so ist sie nicht schwer zu spielen. Jeder Stümper ist dazu fähig. Da bin ich aber neugierig. Den Richter, den Staatsanwalt und den Verteidiger haben wir schon. Es sind dies ja auch Posten, bei denen eine Kenntnis der Materie und der Spielregeln notwendig ist. Nur die Rolle eines Angeklagten ist unbesetzt. Doch sind Sie in keiner Weise etwa gezwungen, mitzuspielen. Ich will dies noch einmal betonen. Und was soll ich für ein Verbrechen begangen haben? Ein unwichtiger Punkt, mein Freund. Ein Verbrechen lässt sich immer finden. So, da bin ich aber gespannt. Herr Traps, da Sie sich nun entschlossen haben, mitzuspielen, muss ich mit Ihnen ein ernstes Wörtchen reden. Mit mir? Ich bin schließlich Ihr Verteidiger. Das ist sehr lieb von Ihnen. Kommen Sie. Wir wollen im Speisezimmer den Portwein probieren, den es hier gibt. Er ist alt. Wir müssen Sie kennenlernen. Ein schönes Speisezimmer, nicht wahr? Der große runde Tisch aufs Festlichste gedeckt. Feierliche Stühle mit hohen Lehnen, dunkle Bilder an den Wänden. Echt antik. Nicht so verrücktes Zeug, wie man heute malt. Von der Veranda her das Plaudern der Herren. Durch die offenen Fenster flimmert der Abendschein, dringt das Gezwitscher der Vögel. Auf diesem Tischchen stehen Flaschen, weitere noch auf dem Kamin, wie Bordeaux in Körbchen gelagert. Kommen Sie, kommen Sie. Das ist noch eine gemütliche Stimmung, noch heimelige Poesie. Da wollen wir zwei Gläschen

Einmal, Herr Traps, haben wir einen Zuhälter am Tisch gehabt. Der hat die spannendsten und bekanntesten Geschichten aus seinem Metier erzählt und ist zu all dem nur mit 4 Jahren Zuchthaus davon gekommen. Ja, war fein. Tja, was gibt's schon von mir zu erzählen? Ich bin keineswegs ein Zuhälter für ein alltägliches Leben. Meine Herren, ein kommunes Leben, wie ich gleich gestehen will. Pupille. Champignon à la crème, meine Herren. Und dazu einen Chateau Neuf du Pape, bitte. Fein. Nun, Herr Traps, die besinnliche Stimmung für Ihre Lebensgeschichte ist vorbereitet. Ja, wissen Sie, eine harte Jugend habe ich durchgemacht. Mein Vater war ein Fabrikarbeiter, ein Proletarier, den Irrlehren von Marx und Engels verfallen, ein verbitterter, freudloser Mann, der sich um mich nie kümmerte. Und die Mutter, Wäscherin, früh verblüht. Nur die Primarschule durfte ich besuchen. Nur die Primarschule. Interessant. Nur die Primarschule. Haben Sie aber mit Leibeskräften heraufgearbeitet, mein Verehrter. Ja, das will ich meinen. Noch vor 10 Jahren, da war ich nichts als ein Hausierer, zog mit einem Köfferchen von Haus zu Haus. Harte Arbeit. Tippeln, übernachten, Heuschobern, zweifelhaften Herbergen. Von unten. Von unten fing ich an in meiner Branche. Ganz von unten. Ja. Und jetzt, meine Herren, wenn Sie mein Bankkonto sehen. Naja, ich will mich ja nicht rühmen, aber hat einer von euch einen Studebaker? Seien Sie doch vorsichtig. Wie ist denn das gekommen? Passen Sie auf und reden Sie nicht so viel. Ja, ich habe die Alleinvertretung der Hephaistern auf diesem Kontinent übernommen. Hephaistern? Mir schleierhaft, was dies sein soll. Ja, und doch sind Sie nah dran, verehrter Gastgeber und Richter. Sie sagen ja selbst, schleierhaft. Ja, wenn es heute Nylon, Perlon, Myrlon gibt, Kunststoffe, von denen das hohe Gericht doch wohl hörte. Ja, also gibt es auch Hephaiston, die Königin der Kunststoffe, unzerreißbar, durchsichtig. Doch dabei gerade für Rheumatiker eine Wohltat. Ebenso verwendbar in der Industrie wie in der Mode, für den Krieg wie für den Frieden, der vollendete Stoff für Fallschirme. Und zugleich die pikanteste Materie für Nachthemden. Schönster Darm, wie ich aus eigener Forschung weiß. Oh, durch eigene Forschung. Fein. Kalbsnierenbraten, Artischocken und ein wohltemperierter Saint-Julien Médoc 1927. Schön Festessen. Aha, will ich meinen. Unser Gastgeber kauft selber ein, der alte Gnome und Gourmet. Doch, wie steht es nun mit Ihnen? Untersuchen, durchleuchten, durchforschen wir Ihren Fall weiter. Wie kamen Sie beruflich zu einem so lukrativen Posten? Aufpassen, jetzt gefährlich. Ja, das ist nicht sehr leicht gewesen. Habe zuerst Gygax besiegen müssen. Das war eine harte Arbeit. Und Herr Gygax, wer ist denn dies wieder? Mein früher Chef. Oh, Donnerwetter, der Bordeaux scheint ja großartig zu sein, nach dem Bouquet zu schließen. Nun, verehrtester Herr Gygax befindet sich wohl. Ja, der ist letztes Jahr gestorben. Sie sind wohl verrückt geworden. Gestorben. Da hätten wir unseren Toten aufgestöbert. Und das ist schließlich die Hauptsache. Meine Herren, auf diesen Fund hin wollen wir den Saint-Julien Médoc gutieren. Nun also zu unserem Toten, der sich am Horizonte zeigt. Vielleicht lässt sich gar ein Mordchen aufweisen, das unser lieber Traps begangen haben könnte, zu seiner und unserer Freude. Muss bedauern, meine Herren, muss bedauern. Geben wir es nicht auf. Rekapitulieren wir. Herr Gygax ist vor einem Jahr gestorben. Vor 8 Monaten. Nachdem Sie seinen Posten erhalten hatten. Ja, kurz vorher. Und woran ist er denn gestorben? Eine Herzgeschichte. Schön. Mehr brauche ich einstweilen nicht zu wissen. Unvorsichtig, Traps, unvorsichtig. Glauben Sie mir, ich habe meine Erfahrung, gerade aus Herzgeschichten dreht einem der Staatsanwalt oft einen Strick.

Da sollten Sie eigentlich auch einen Henker haben. Haben wir. Herrn Pilet. Pilet? Der immer fein sagt. Er war einer der vortrefflichsten, tüchtigsten im Nachbarlande. Nun auch pensioniert. Aber er ist doch immer in seiner Kunst auf dem Laufenden. Was haben Sie denn? Ja, ich weiß nicht. Ich fürchtete mich plötzlich. Das ist ja Unsinn. Der Abend wäre ohne Henker weniger lustig und ergötzlich. Und ich freue mich schon, das Abenteuer bald in der Schlaraffia zum Besten geben zu können. Wohin man den Henker sicher auch mal kommen lassen wird gegen ein kleines Honorar und Spesen. Hören Sie! Was ist denn jetzt schon wieder los? Das war doch ein Schrei. Ein Schrei? Im Hause. Ach, das war Tobias. Wer ist denn Tobias? Er hat seine Gattin vergiftet. Seine Gattin? Wir haben ihn deshalb vor 5 Jahren zu lebenslänglichem Zuchthause verurteilt. Eigentlich hätte er ja wirklich die Todesstrafe verdient, aber er ist vollständig unzurechnungsfähig. Vor 5 Jahren? Und er ist noch hier? Als Gast. Wenn wir keine anderen Gäste haben, spielt er die verschiedensten historischen Persönlichkeiten. Gestern Abend war er Friedrich der Große. Nun hat er frei, da Sie ja gekommen sind. Er schläft in einem Zimmer für Lebenslängliche. Nun ist er etwas unruhig in den Nächten, sonst eine ganz reizende Person. Ein Zimmer für Lebenslängliche? So nennen wir die Zimmer für jene Gäste, die wir zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilen. Wir haben für jede Art von Strafe ein Zimmer. Bin wieder reingefallen, habe mich wieder gefürchtet. Das ist ja wirklich ein zu komisches Haus. Vertrauen gegen Vertrauen. Sie brachten Gegards um, nicht? Ich? Na, wenn er doch tot ist. Dafür kann ich ja nichts. Mein lieber junger Freund, ich begreife Ihre Bedenken. Von den Verbrechen sind die Morde am peinlichsten zu gestehen. Mir können Sie jedoch ruhig beichten. Ich kenne das Leben und habe für Sie vollstes Verständnis. Ich habe aber nichts zu gestehen. Junge, Junge, Junge, was heißt das wieder? Gestehen muss man, ob man will oder nicht. Und zu gestehen hat man immer was. Wohlan denn, lieber Freund. Weder geziert noch gezaudert, sondern frisch von der Leber weggesprochen. Wie brachten Sie Gigax um? Mein lieber Verteidiger, der besondere Reiz dieses Spiels besteht darin, wenn ich als Anfänger und ganz unmaßgeblich meine Meinung äußern darf, dass einem dabei unheimlich und gruselig wird. Das Spiel droht in die Wirklichkeit umzukippen. Man fragt sich auf einmal, bin ich nun ein Verbrecher oder nicht? Habe ich den Gigax nun getötet oder nicht? Ganz durcheinander kommt man. Wie im Kino geht's zu. Das ist ja das Spannende. Darum Vertrauen gegen Vertrauen. Ich bin wirklich unschuldig am Tode des alten Gangsters. Na gut, unschuldig. Hoffen wir es. Kommen Sie. Treten wir wieder ins Haus, ins Speisezimmer, wo das Hähnchen schon serviert ist und der Chateau Pavie 1921 in den Gläsern dunkel funkelt. Ah, da sind Sie ja wieder. Na, endlich! Fein. Das Hähnchen ist großartig. Nach einem Geheimrezept Simones zubereitet. Knusprig. Setzen Sie sich, meine Herren. Wir schmatzen schon. Eine Frage, liebster und ehrenhaftester Angeklagter. Eine Frage.

Frau Gygax öffnete, ihr Gatte käme heute nicht nach Hause, das Dienstmädchen sei ausgegangen. Trotzdem solle Traps doch einen Aperitif nehmen, sie lade ihn herzlich ein. Ja, das ist ja verhext, wie du das alles weißt, Kurtchen. Übung. Die Schicksale spielen sich alle gleich ab. Sie saßen im Salon beieinander. Es war nicht einmal eine Verführung, weder von Seiten Trapsens noch von jener der Frau. Es war eine Gelegenheit, die er ausnützte. Sie war allein und langweilte sich, dachte an nichts Besonderes, war froh, mit jemandem zu sprechen. Die Wohnung angenehm warm. Sie war im Abendkleid, stellen wir uns vor, oder noch besser in einem Bademantel mit bunten Blumen. Und wie Traps neben ihr saß und ihren weißen Hals sah, den Ansatz ihrer Brust und wie sie plauderte, böse über ihren Mann, enttäuscht, wie unser verehrter Freund wohl spürte, begriff er erst, dass er hier ansetzen müsse, als er schon angesetzt hatte. Und dann erfuhr er bald alles über Gygax, wie bedenklich es mit seiner Gesundheit stehe und wie er überzeugt sei, dass ihn seine Frau nicht betrüge. Denn von einer Frau, die sich an ihrem Mann rächen will, erfährt man alles. Und so fuhr er fort mit dem Verhältnis, denn nun war es eben seine Absicht. Denn nun ging es ihm darum, seinen Chef auch mit diesem Mittel zu ruinieren, komme, was da wolle. Mit diesen Mitteln? So nahm denn die böse Geschichte ihren Lauf. Und so kam denn der Augenblick, wo er alles in der Hand hatte. Geschäftspartner, Lieferanten, die mollige Frau und den Neffen. So zog er die Schlinge zu, beschwor den Skandal herauf. Und so zog ich die Schlinge zu? Dann kam das Verhängnis, die Stunde, da Gygax alles erfuhr. Noch konnte der alte Gangster heimfahren, stellen wir uns vor. Wut erfüllt, schon im Wagen, Schweißausbruch, Schmerzen in der Herzgegend, zitternde Hände, Verkehrszeichen, die übersehen wurden, Polizisten, die ärgerlich pfiffen, mühsamer Gang von der Garage zur Haustür, Zusammenbruch, noch im Korridor vielleicht, wie ihm die Gattin entgegentrat. Ja, aber ich bin doch daran nicht schuld. Es ging nicht mehr lange. Der Arzt gab noch Morphium, dann hinüber, endgültig. Noch ein unwichtiges Röcheln, Aufschluchzen. Traps zu Hause im Kreise seiner Gattin, seiner vier Kinder, nimmt das Telefon ab. Fürchterlich, ja, so ist es gewesen. Bestürzung, innerer Jubel, es ist erreicht, Stimmung. 3 Wochen später Studebaker, dies die Vorgänge, ich fasse zusammen. Stelle den Strafantrag. Aber mein Gott, was soll ich denn getan haben? Herr Gygax ist systematisch ermordet worden. Systematisch? Freund Alfredo handelte dolo malo mit böswilligem Vorsatz. Er handelte im klaren Bewusstsein, dass ein Ehebruch Gygax tödlich treffen konnte. Das wusste ich doch nicht. Ach, Sie wussten nicht, dass Gygax krank war? Gefährlich krank? Dass eine große Aufregung, eine mächtige Gemütsbewegung ihn töten konnte? Nein, das habe ich nicht gesagt. Was haben Sie nicht gesagt? Ich gab zu, dass er schwer krank war, der alte Gangster, aber nicht, dass eine mächtige Aufregung ihn töten konnte. Aber Sie wollten doch nur in unserer gemütlichen Gesellschaft die Wahrheit sagen, lieber Freund Alfredo. Gut, natürlich konnte ihn eine Aufregung töten. Es war ja auch ein Wahnsinn, in seinem Zustand noch den Beruf auszuüben. Aber ich habe mich vorhin nur schlecht ausgedrückt. Ich wollte sagen, dass mein Verhältnis mit seiner Frau nichts mit seiner schweren Krankheit zu tun hatte. Nichts? Ja, wirklich nichts. Merkwürdig. Weshalb ließen Sie dann Herrn Gygax über den Fehltritt seiner Gattin informieren? Na, das sagte ich doch schon, weil ich keine Heimlichkeiten vertrage. Ach, das freut mich. Ein wirklich positiver Charakterzug, liebster Freund Alfredo. Was sagte denn Frau Traps dazu? Meine Frau? Haben Sie Ihre Gemahlin auch informieren lassen, dass Sie ja keine Heimlichkeiten vertragen? Ich habe doch Kinder, Herr Staatsanwalt. Ich kann doch meine Ehe nicht zerstören, das müssen Sie begreifen. Aber natürlich, lieber Traps. Dann hat Frau Gygax also keine Kinder. Nun? Doch. Auch. Auch? Sonderbar. Aber Ihre Ehe durfte zerstört werden. Nun gut, wenn der Herr Staatsanwalt es unbedingt wissen will. Ich wollte Ihre Ehe zerstören. Ach. Aus Leidenschaft.

halte ich den Angeklagten für unschuldig. Aber ich bin doch schuldig. Ja, nicht zur Schuld fähig. Dass er sich selbst zu dem vom Staatsanwalt so raffiniert fingierten Mord bekennt, ist psychologisch leicht zu begreifen. Ja, aber es gibt doch nur zu begreifen, dass ich ein Verbrechen begangen habe. Man braucht den Angeklagten nur zu betrachten, um seine Harmlosigkeit zu erkennen. Er genießt es, in unserer Gesellschaft geliebt, gewürdigt, verehrt zu sein, bewundert auch ein wenig, dank seines roten Studebeckers, sodass der Gedanke, einen richtigen, perfekten, durchaus nicht stümperhaften Mord begangen zu haben, ihm zu gefallen beginnt. Schwer vom Neuchâteller, vom Burgunder, vom Bordeaux, vom wundersamen Cognac nun aus dem Jahre 1893. So ist es denn natürlich, dass er sich nun wehrt, sein Verbrechen wieder in etwas Gewöhnliches, Bürgerliches, Allgemeines zurückverwandelt zu sehen, in ein Ereignis, das nun eben das Leben mit sich bringt. Das Abendland, unsere Zivilisation, die den Glauben, das Christentum, das Allgemeine mehr und mehr verlor, chaotisch geworden ist, sodass dem Einzelnen kein Leitstern blinkt, Verwirrung, Verwilderung als Resultate auftreten, Faustrecht und Fehlen einer wahren Sittlichkeit, sodass denn unser guter Traps eben nicht als ein Verbrecher, sondern als ein Opfer unserer Zeit anzusehen ist. Das ändert doch nichts daran, dass ich ein Mörder bin. Traps ist ein Beispiel für viele. Wenn ich ihn zur Schuld unfähig bezeichne, so will ich damit nicht behaupten, dass er schuldlos sei. Im Gegenteil. Er ist vielmehr verstrickt in alle möglichen Arten von Schuld. Er ehebrüchelt, schwindelt, gaunert sich durchs Leben, aber nicht etwa so, dass sein Leben nur aus Ehebruch, Schwindel und Gaunerei bestände. Nein, es hat auch seine guten Seiten, durchaus, seine Tugenden. Er ist ein Ehrenmann, nimmt alles nur in allem. Nur ist er von Unkorrektem, Schuldigem wie angesäuert, leicht verdorben, wie dies eben bei jedem Durchschnittsleben der Fall ist. Doch gerade deshalb wieder ist er zur großen, reinen, stolzen Schuld, zur eindeutigen Tat, zum entschlossenen Verbrechen nicht fähig und träumt nun aus diesem Mangel heraus, es begangen zu haben. Aber es ist doch gerade umgekehrt. Herr Verteidiger, vorher träumte ich, unschuldig zu sein, und nun bin ich wach geworden und sehe, dass ich schuldig bin. Betrachten wir den Fall Gigax nüchtern, objektiv, ohne den Mystifikationen des Herrn Staatsanwalts zu erliegen. Kommen wir zum Resultat, dass der alte Gangster seinen Tod im Wesentlichen sich selber zu verdanken hat. Seinem unordentlichen Leben, seiner Konstitution. Was die Managerkrankheit bedeutet, das wissen wir doch zu Genüge. Unrast, Lärm, zerrüttete Ehe und Nerven. Dies gilt es nun zu beweisen. Ich will meinem Klienten eine bestimmte Frage stellen. Angeklagter, wie war denn das Wetter an jenem Abend, als Gigax starb? Föhnsturm, Herr Verteidiger. Viele Bäume wurden entwurzelt. Sehr schön. Damit dürfte wohl auch der äußere Anlass gegeben sein, der zum Tode führte. Häufen sich doch erfahrungsgemäß bei starkem Föhn die Herzinfarkte, Kollapse, Embolien. Aber darum geht es doch nicht. Nur darum geht es, lieber Herr Traps. Es handelt sich eindeutig um einen bloßen Unglücksfall, aus dem man uns einen Mord konstruieren will, als sei es durch teuflische Berechnung zum Tode Gigaxes gekommen, als hätte der Zufall keine Rolle gespielt. Das sind begreifliche Wünsche. Doch keine Realitäten. Natürlich hat mein Klient rücksichtslos gehandelt. Doch er ist nun eben den Gesetzen des Geschäftslebens unterworfen. Natürlich hat er oft seinen Chef töten wollen. Was denken wir nicht alles? Was tun wir nicht alles in Gedanken? Aber eben nur in Gedanken. Eine Tat außerhalb dieser Gedanken ist nicht vorhanden, nicht feststellbar, dass der Angeklagte durch seine unglückliche Mitteilung über den Ehebruch Gigax ärgern wollte. Mein Gott, es ist schließlich begreiflich. Gigax war ja selber rücksichtslos, brutal, nützte seinen Untergebenen aus. Und weshalb unseren guten Traps nun auch damit belasten, dass er nicht mehr zu der Witwe geht? Es war ja schließlich auch keine Liebe. Nein, meine Herren. Es ist absurd, meinen Klienten damit zu behaften. Noch absurder, wenn er sich nun selber einbildet, einen Mord begangen zu haben. Er hätte gleichsam zu seiner Autopanne noch eine zweite, eine geistige Panne erlitten. Und somit beantrage ich für Alfredo Trapps den Freispruch. Meine Herren, ich habe eine Erklärung abzugeben. Der Angeklagte hat das Wort. Ich habe die ungeheuerliche Rede meines Verteidigers mit Entrüstung vernommen. Diejenige des Staatsanwalts mit tiefster Erschütterung. Zur Rede des Verteidigers möchte ich mich nicht äußern. Sie stellt eine einzige Verleumdung dar. Zur Rede des Staatsanwalts sind jedoch einige leise Berichtigungen am Platze. Nicht, dass sie wichtig wären, doch glaube ich, könnten sie dienen, der Wahrheit ganz zum Durchbruch zu verhelfen. So hat mich Frau Gygax nicht in einem Bademantel empfangen, sondern in einem dunkelroten Kimono. Auch hat der Infarkt Herrn Gygax nicht im Korridor getroffen, sondern in seinem Lagerhaus. Noch eine Einlieferung ins Spital, dann tot unter dem Sauerstoffzelt. Doch dies ist, wie gesagt, unwesentlich. Ich bin ein Mörder. Ich wusste es nicht, wie ich dieses Haus betrat, wollte es wohl nicht wissen. Nun weiß ich es. Ich wagte nicht daran zu denken. Ich war offenbar zu feige, ehrlich zu sein. Nun habe ich den Mut dazu. Ich bin schuldig. Ich erkenne es mit Entsetzen, mit Staunen. Die Schuld ist in mir aufgegangen, kommt es mir vor, wie eine Sonne. Erhellt mein Inneres, verbrennt es. Mehr habe ich nicht zu sagen. Ich bitte das Gericht um das Urteil. Lieber Alfredo Trapps, Sie stehen vor einem Privatgericht. Es ist daher in diesem feierlichen Moment meine Pflicht, an Sie die Frage zu richten, ob Sie das Urteil unseres nicht staatlichen, sondern privaten Gerichts auch anerkennen. Ich nehme dieses Urteil an. Sehr schön. Sie anerkennen unser Gericht. Ich erhebe mein Glas, gefüllt mit braun-goldenem Cognac aus dem Jahre 1893. Du hast gemordet, Alfredo Trapps. Nicht mit einer Waffe, nein. Allein durch die Gedankenlosigkeit der Welt, in der du lebst, denn das alles Absicht war, wie der Staatsanwalt uns glauben machen will, scheint mir nicht so ganz bewiesen. Du hast getötet, allein dadurch, dass es dir das Natürlichste war, jemand an die Wand zu drücken, rücksichtslos vorzugehen, geschehe, was da wolle. In der Welt, die du mit deinem Studebaker durchbrausest, wäre dir nichts geschehen. Aber nun bist du zu uns gekommen, in unsere Stille. Weiße, kleine Villa zu vier alten Männern, die in deine Welt hineingeleuchtet haben mit dem reinen Strahl der Gerechtigkeit. Sie trägt seltsame Züge. Unsere Gerechtigkeit, ich weiß, sie grinst uns aus vier verwitterten Gesichtern, spiegelt sich im Monokel eines greisen Staatsanwalts, im Zwicker eines dichterischen Verteidigers, kichert aus dem Munde eines betrunkenen, schon etwas lallenden Richters, leuchtet rot auf der Glatze eines dicken, abgedankten Henkers. Es ist eine verkehrte, groteske, schrullige, pensionierte Gerechtigkeit, aber auch als solche eben die Gerechtigkeit, in deren Namen ich nun, mein armer, lieber Alfredo, dich zum Tode verurteile. Hohes Gericht, ich danke. Ich danke von ganzem Herzen. Henker,

ich bin doch ein Mörder, Herr Pelé. Ich muss doch hingerichtet werden, Herr Pelé. Ich muss doch... Nun ist er gegangen. Hat das Licht ausgelöscht. Ich bin doch ein Mörder. Ich bin doch müde. Alles ist ja schließlich nur ein Spiel. Ein Spiel. Herr Traps? Wachen Sie auf. Der Garagist mit Ihrem Wagen ist da. Wagen? Aber was haben Sie denn, Herr Traps? Es ist 9. 9 Uhr? Ja, um Gottes Willen, mein Geschäft. Oh. Man muss einen zusammengetrunken haben letzte Nacht. Die Schuhe. Wo sind denn die Schuhe? So, den Kragen zu. Nun, den Rock hängt an der Staffelei. Da sind Sie ja schon angezogen, Herr Traps. Herr Werge lässt sich entschuldigen. Wollen Sie nicht frühstücken? Der Parlamentarier sitzt schon im Speisezimmer. Keine Zeit. Muss weiter. Ich bin verspätet. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. War spaßig. Nur nichts wie durch den Garten. Über die Kieswege. Gestatten der Herr, dass ich ihm die Gartentüre aufschließe? Wer sind denn Sie? Ich bin Herr Tobias, mein Herr. Ich besorge Herrn Werges Garten. Ein Trinkgeldchen, mein Herr? Ja, da haben Sie eine Mark. Dankeschön dem Herrn. Dankeschön. Der Wagen schon fertig? War ein Fehler an der Kupplung. Macht 20,50 Mark. Ja, Moment. Dankeschön. Und gute Fahrt. Ja, natürlich, danke. So. Und nun ans Steuer. Muss ja komisches Zeug zusammengeredet haben letzte Nacht. Was war denn eigentlich los? Ach ja, sowas wie eine Gerichtsverhandlung. Bildete mir ein, einen Mord begangen zu haben. So ein Unsinn ausgerechnet ich. Kann ja keinem Tierchen was zuleide tun. Auf was die Leute kommen, wenn sie pensioniert sind. Naja, vorbei. Habe andere Sorgen, wenn man so mitten im Geschäftsleben steht. Dieser Wildholz. Ja, ich riech den Braten. 5% will der abkippen. 5%, Junge. Rücksichtslos gehe ich nun vor. Rücksichtslos, dem drehe ich den Hals um. Unnachsichtlich. Wir brachten das Hörspiel »Die Panne« von Friedrich Dürrenmatt. Die Personen und ihre Darsteller waren Alfredo Traps, Hans-Joachim Hanisch, Richter Otto Dierichs, Staatsanwalt Robert Johansen, Verteidiger Friedrich Links, Pilé Fritz Schlegel, Simon Berti Deutsch. In weiteren Rollen hörten sie Werner Lirk, Werner Kamenick und Johannes Waldmann. Schnitt Gunhild Baudach, Toningenieur Heinz Sebastian, Regieassistenz Christa Kowalski. Regie Hans Knötsch.